Laut Meldung des südkoreanischen Senders MBC soll ein amerikanisches Kriegsschiff während seiner Kriegsübung in die DFRK auf ein südkoreanisches Fischfangschiff gestoßen haben. Das Kreuzer mit ferngelenkten Raketen Lake Champlain und der Angriffsflotte um den atomgetriebenen Flugzeugträger der USA Kalbinson soll am 9. Mai auf dem Meer östlich der südkoreanischen Insel Ulung zum Zusammenstoß mit dem Zwillschiff gekommen sein, sodass dieses schwer beschädigt wurde.